Er, der Herr der Himmel und der Erde und dessen, was dazwischen ist. So diene ihm und sei beharrlich in seinem Dienst. Weißt du, etwa einen, der Kennzeichen gleich den seinen besäße?